So, Nimus. Aha. Ich sitze nachts wach, rote Augen, das Blatt vor mir schaut die Welt an. Menschen, die sich heute vor morgen grauen. Frag mich, wieso sind all die Stummen bloß so schlau, doch tatenlos und all die Dummen bloß so laut. Tausche Leben gegen 15 Minuten Fame, doch die Medien lassen uns nicht wirklich sehr gut dastehen. Der Ausländer, der Vernünftiges zu erzählen hat, wird ersetzt von Kennex, die von Hurenknarren, Koksen reden. Zeigen den Jungen, der aus Wut einen Erwachsenen schlägt, doch keiner hört die Worte, die den Kleinen dazu bewegten. Jeden Tag bist du auf dagegen anzukämpfen, dich beugst, automatisch an krumme Sachen denkst. Vertrieben von unserer Heimat, die unsere Liebe war, in die Arme, die uns wegschubsen seit diesem Tag. Doch den Glauben nicht verlieren, dass eine Verbindung da ist, und erneut verliert das Echo sich in diesem Tag. Leute sagen, ich könne sehr stolz sein auf meine Leistungen ohne Erfolge. Doch ich weiß nicht, wie das gehen soll, denn bis heute sehen die Menschen nur, was sie sehen wollen. Ändere dich, doch sie sehen nur, was sie sehen wollen. Reich ihnen die Hand, doch sie sehen nur, was sie sehen wollen. Mach dich kaputt, doch sie sehen nur, was sie sehen wollen. Solange bist du genau das tust, was sie sehen wollen. Ich mach Musik in dem Land, das taub ist für tragische Schicksale. Kennen das Leid nur aus den Nachrichten. Wollen nichts hören von fraglichen Vertragsbrüchen, den Schaden, den Ignoranz an anderen anrichtet. Wolle nichts hören über mein Metier. Menschen, die leiden, täglich in der Scheiße leben. Identifizieren sich nur mit Jägermeister und Feten. Hören Songs darüber, wie so ein Hawaii-Toast geht. Solang bis echte Musik eine Lachnummer wird. Du vor Kunst, die vom Herz kommt, die Achtung verlierst. Und deutsche Sender pushen nur den, der den Kasper markiert, weil sie Rap mit Yo, Yo, Yo assoziieren. Und Splash bucht mich nie wieder. Was? Meint einer grad wegen dem Auftreten, auch wenn wir keinem was taten. Während ich Pussy-Rapper sah, die nach 4 Jackies im Glas laut wurden, beleidigend und dachten, sie wären Stars. Shit. Leute sagen, ich könne sehr stolz sein auf meine Leistungen ohne Erfolge. Doch ich weiß nicht, wie das gehen soll, denn bis heute sehen die Menschen nur, was sie sehen wollen. Ändere dich, doch sie sehen nur, was sie sehen wollen. Reich ihnen die Hand, doch sie sehen nur, was sie sehen wollen. Mach dich kaputt, doch sie sehen nur, was sie sehen wollen. Solange bist du genau das tust, was sie sehen wollen. Und manchmal frage ich mich selbst, ob ich so bin, wie ich rüberkomme, sei es auch nicht absichtlich. Denn jedes Mal, wenn ich mit Frauen rede, hält sie jeden Satz von mir für Ausreden, sagt ja, ja, verarsch mich nicht. Denn sie will den harten Jungen, der sie fickt, und keinen smarten Typ, der von Staat und Schuld entspricht. Und so gib mein Kopf nach, damit mein Schwanz sie dann kriegt. Denn den ruhigen Teil in mir bummt sie sicher nicht. Und auch wenn die Badboy-Rolle mir gefällt, wenn ich ehrlich bin, ist diese Rolle nicht ich selbst. Und so verliere ich die Kontrolle wirklich schnell unter ihren Blicken, weil ich weiß, was diese Schmucks von einem Denkenden. Denn um ehrlich zu sein, bin ich nicht sehr stolz auf viele Dinge, die mich bis heute verfolgen. Bemühe mich durch all das, was sie sehen sollen, blenden sie aus, nur das nicht, was sie sehen wollen. Was sie sehen wollen.